An der Kreuzung mit der Peak Street blieb er stehen und schaute vorsichtig um die Ecke. Nicht, dass Bobby Feeney ihm auf Kollisionskurs entgegengerannt kam, mit den Geheimpapieren oder Plänen oder unterwegs zur Bombenfabrik. Da kam keiner. Er langte in die Tasche und zog eine Rolle Geldscheine heraus, grüne Euroscheine, 40 oder mehr. Er stopfte sie wieder in die Tasche. »Für jede Portion Pech zwei Portionen Glück«, hatte Oma gesagt. Also er hatte mindestens 4.000, das war eine Portion, und er hatte sein Leben, das war noch eine. Sein Zuhause war nur zwei Straßen weiter und eine nach hinten versetzt. Sie würden sich Sorgen um ihn machen, vielleicht war seine Mutter ja von ihrem großen Geschäftsdings früher heimgeflogen, aber die konnten noch ein bisschen warten. Er ging die Peak Street zurück bis zur Amberley, dann von da zur Jane Street. Halb die Jane Street hinunter lag der Pettingill Park. Es musste früher Nachmittag an einem Schultag sein, jedenfalls war der Spielplatz leer, bis auf zwei Kleinkinder auf dem Karussell, das sich langsam drehte, angeschoben von entweder der Mutter oder einer Betreuerin. Er schaute die Rutsche an, und da fiel ihm etwas Schreckliches ein. In seinem letzten Schuljahr hatte Mr. Edgerton mit ihnen eine Kurzgeschichte von Ambrose Bierce durchgenommen. Nachdem alle sie gelesen hatten, vermutlich jedenfalls, Finns Klassenkameraden gehörten nicht alle der lesenden Klasse an, zeigte Mr. Edgerton ihnen eine Verfilmung dazu. Es ging um einen Sklavenhalter, der aufgehängt wurde im amerikanischen Bürgerkrieg. Der Sklavenhalter wird von einer Brücke gestoßen, aber der Strick reißt und er kann sich schwimmend retten. Der Haken ist der, das glückliche Entkommen hatte sich nur in seinem Kopf abgespielt, in einer Art Mini-Traum, bevor er tatsächlich von der Brücke gestoßen und damit exekutiert wird. »Das könnte mir gerade auch passieren«, dachte Finn. »Sie sind mit dem Waterboarding zu weit gegangen und ich ertrinke. Bloß, dass mir nicht das ganze Leben vor den Augen vorbeizischt, wie das angeblich immer geschieht. Stattdessen bilde ich mir ein, Doc hätte mich rausgeschmuggelt, Pando hätte uns weggefahren und jetzt bin ich hier in dem Park, den ich als kleiner Junge so sehr mochte. Aber jetzt mal wirklich, ist es denn wahrscheinlich, dass ich entkomme? Ist das realistisch? In einer Geschichte könnte man das glauben, aber im wirklichen Leben?« Aber war es denn das wirkliche Leben? Ernsthaft? Finn kniff sich in eine seiner Wangen, die immer noch von den Schlägen wehtaten, die Doc ihm vor seinem unwahrscheinlichen Sinneswandel verabreicht hatte. Er kniff fest hinein. Es tat weh. Und einen Moment lang schien der Pettingill Park wie eine Luftspiegelung zu wabern. Das lag aber an den Schmerzenstränen. Oder? Und nicht allein Docs Meinungsänderung war bizarr, Mr. Ludlam, der davor Mr. Dighton war, die schlecht gedruckte Broschüre, nicht zu vergessen all die Schreibfehler, die Geschichte mit dem Zwillingsbruder von Elvis, war das denn nicht alles Stoff für Träume? Was, wenn der Zusammenprall mit Bobby Feeney ihn nicht nur auf dem Hintern, sondern auf der Birne hatte landen lassen? Was, wenn Finn sich besagte Birne an genau der Stelle gestoßen hatte, die er sich schon einmal aufgeschlagen hatte, nämlich an jenem denkwürdigen Tag, nicht, dass er sich wirklich daran erinnern könnte, wo ihn der Blitz gestreift hatte? Wäre das nicht typisch für Finn Murrays Glück? Was, wenn er irgendwo in einem Krankenhausbett läge, in einem tiefen Koma und sein beschädigtes Gehirn produzierte irgendeine verrückte alternative Wirklichkeit? Finn stand auf und ging langsam zur Rutsche. Er war dort schon seit Jahren nicht mehr hinaufgeklettert, nicht mehr seit er, wie Oma sagen würde, ein Dreikäse hoch war. Jetzt kletterte er hinauf und hangelte sich dabei an den erhöhten Seiten hoch. Die Rutsche war ziemlich eng, aber es ging. Die Mutter oder Betreuerin hatte aufgehört, das Karussell mit den Kindern anzuschieben. Sie beschattete ihre Augen mit den Händen und sagte, »Lieber Himmel, was hast du da vor? Du machst das bestimmt kaputt, du großer Rüpel!« Finn antwortete nicht, und er machte die Rutsche nicht kaputt. Er kam oben an, drehte sich um und saß mit den Beinen in der ersten Kurve. Er dachte, »Entweder bin ich noch da, wenn ich unten ankomme, oder nicht. So einfach ist das.« Er sah zu der Frau hinüber und sagte, »Elvis has left the building.« Dann stieß er sich ab.